Wir bleiben nur staunend zurück und ja, sind, denke ich, schwer beeindruckt, dass man unter 12 Minuten auf 5 Kilometer laufen kann. Das auf jeden Fall, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, 2,15 pro Kilometer zu laufen. Hallo und herzlich willkommen in der Wechselzone. Wir haben eine, wie ich finde, sehr coole Episode für euch heute vorbereitet. Und mit wir meine ich zum einen den Lukas. Mit ihm werden wir heute den Frankfurt-Marathon besprechen, bei dem wir mit einer Staffel am Start waren. Hallo Lukas. Hallo Adrian und hallo in die Runde. Und zum anderen natürlich auch den Thomas, der heute ein ja, sehr interessantes Thema mitgebracht hat und ein interessanten Interviewgast dazu. Hallo Thomas. Hallo und guten Abend. Und last but not least, ja, unser Interviewpartner Ingo. Hallo. Hallo zusammen. Ja, ich für meinen Teil würde gerne am Ende nochmal das Thema externer Weltmeisterschaft auf Maui nochmal darauf eingehen, wie das Rennen verlaufen ist. Und das Rennen hat dieses Jahr wirklich einiges geboten. Ja, also zuerst erstmal würde ich sagen, Thomas, erzähl mal was zu deinem heutigen Thema und zu deinem heutigen Gast. Ja, vielen Dank. Dann lege ich mal los. Und zwar haben wir heute als Thema Canicross. Und Canicross ist ja für den Laien gesagt, also für uns als Laien, sag ich mal, einfach Geländelaufen mit Hund. Wo wir gedacht haben, das ist wahrscheinlich für die meisten bei uns in der Hörerschaft zum einen ein interessantes Thema, weil sie vielleicht selber einen Hund haben und gerne was mit ihrem Hund unternehmen wollen. Und zum anderen vielleicht auch ein interessantes Thema, weil es mal eine neue Sportart ist, die viele noch nicht kennen, die aber sehr interessant ist, denke ich, und wo sich's mal lohnt, reinzuschnuppern. Und deswegen haben wir uns heute mit dem Ingo Babbel, sage ich mal, eine der Koryphäen aus dem Canicross-Bereich an Land geholt und werden ihn heute mal ausquetschen und ja, ein bisschen was über die interessante Sportart erfahren. Deswegen würde ich sagen, Ingo, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Oh, das ist aber eine lange Geschichte jetzt. Aha. Also, angefangen hat das Ganze bei mir 2010 etwa. Und zwar hatte ich nie was mit irgendwelchen Hunden zu tun. Habe aber dann eine Rittsperkhündin bekommen, sind selber sehr erkrankt. Ich war also Polizeivollzugsbeamter, bin da sehr erkrankt und bin über Hunde, über eine Hundetherapie zu den Hunden gekommen. Ich habe 4 Jahre gearbeitet bei einem Hundemascher. Das sind so die Gespannfahrer, die mit dem Schlittenhund fahren, und hatte so 25 Hunde zu versorgen. Das habe ich 4 Jahre gemacht und habe dann überlegt, mit meinem Hund auch, jetzt wo ich wieder ein bisschen fitter werde, möchte ich mich zusammen mit dem Hund auch fit machen. Und das haben wir mal umgesetzt im Canicross-Sport, den wir dann gegoogelt haben. In Wikipedia gab es das, also Bewegung mit Hund, seit den 80er Jahren schon. Aber in Deutschland hast du nie was davon gehört oder nie irgendwas da drüber gesehen. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen eine Firma und machen in Deutschland mal das Ganze bekannt. Das heißt Ja, ich also, du hast selber das eigentlich bin, von der Pike auf miterlebt und mitgestaltet auch in Deutschland. ja, genau. Also wir haben gesehen, dass also gar nichts war in Deutschland und haben gedacht, das wäre eine tolle Sache. Also wir haben das Potenzial gesehen, haben eine Firma gemacht und einfach den Sport in dieser Firma gefördert. Also ich selber bin fast 50 Jahre jetzt mittlerweile und ja, mache Breitensporttrainer vor allem. Habe seit 20, 25 Jahren Jugendarbeit gemacht im Leichtathletik und auch verschiedene Sportarten unterrichtet. Letztendlich aber im Laufsport dann über Triathlon, über Extremhindernisläufe da zum Laufen gefunden. Ja, und so konnte ich das mit dem Hund natürlich gut verbinden und habe das Ganze mal ein bisschen genauer betrachtet und ausgearbeitet. bis zu dem Stand, wo es heute dann auch steht. Da kommen wir nachher zu. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, erklär uns doch erstmal, was ist Carnicross eigentlich? Ich hatte jetzt eben schon gesagt, vom Prinzip her Geländelaufen mit Hund, aber es ist ja eigentlich auch noch mehr als reiner Geländelauf mit Hund, weil der Hund ja zum Teil einen wirklich auch beim Laufen zieht. Also es ist ja nicht wie ein Joggen, ich gehe mit meinem Hund joggen, der läuft nebenher, sondern da passiert ja noch mehr. Ja, genau. Also für die immer eine Vorstellung brauchen von dem, was wir machen, sage ich immer, stellt euch vor, ihr habt einen Mofa, macht eine Kette dran, schwingt euch das um die Hüfte und einer fährt vorne mit dem Moped und du läufst hinterher. So ungefähr fühlt sich das an. Also definiert haben wir das so. Carnicross ist ein Laufsport im Gelände, bei dem die Laufgeschwindigkeit des Sportlers durch den Zug des Hundes erheblich erhöht wird. Dabei heißt erheblich, so erheblich, dass die Besten schneller sind wie die weltbesten Läufer ohne Hund. Ja, also ein Weltrekordhalter auf den 10 Kilometer, der kriegt unseren Mann nicht ein, im direkten Vergleich. Also so schnell ist dieser Sport. Das ist schon krass. Wie muss ich mir das vorstellen? Also also im Umkehrschluss müssen das aber schon recht fitte Leute sein, die dann halt durch den Zug dann noch viel schneller sind. Also oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also in der Wettkampfform ist es so, dass es Spitzensportler gibt, die das tatsächlich laufen. Ne? Die laufen 15, 16 Minuten ohne Hund auf 5000, auf 5 Kilometer. Und machen das Ganze unter 12 Minuten mit dem Hund. Ja, so viel gibt er dir mit. Und das Ganze im Gelände. Ja, also nicht auf der Bahn, sondern wirklich im Gelände. Und das braucht natürlich ein bestimmtes Training, einen Aufbau. Und das haben wir alles konzeptionell ausgearbeitet, sodass du auch über längere Zeit verletzungsfrei und gesund den Sport auch machen kannst. Ja, ja, also Verletzungen sind auch bei euch vielleicht an der Tagesordnung, gerade im Gelände mit Hund. Also wenn der wirklich einen so einen Schub gibt, da kann ich mir vorstellen, wenn man selber ermüdet, dass man dann gern mal umknickt oder irgendwie hängen bleibt oder sonst was, oder? Genau, das ist so. Das Problem bearbeiten wir natürlich auch. Wir haben also vornehmlich dann auch Kraft- und Koordinationstraining, was genau in den Bereichen, die überlastet werden, dann auch geschult werden. Das heißt, du machst 3 Monate Minimum erstmal ein bestimmtes Aufbautraining, bis du den Hund davor bekommst. Also es gibt natürlich Überlastungsprobleme, aber so größere Verletzungen, also mehr wie im anderen Sport, hast du da auch nicht. Okay. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, es gab ja jetzt nach dem Marathon-Weltrekord hier vom Kipchoge, waren ja viele Videos überall, wo die Leute mal versucht haben, die Pace zu laufen, die er da bei dem Weltrekord gelaufen ist und sich dann teilweise übelst hingelegt haben. So ungefähr stelle ich mir das dann vor, wenn man auf einmal mit dem falschen Hund wahrscheinlich unterwegs ist, der dann, weil da gibt es ja wahrscheinlich auch, ne? Ja. Also es ist so, dass wir tatsächlich schneller laufen, ne? Also die Spitzenläufer. Das sieht dann auch eher aus wie ein langgezogener Sprint, ja, mit dem Hund davor. Wie ist das mit den Distanzen? Also gibt es da bestimmte Distanzen oder könnte ich, sag ich mir mal, so einen Hund schnappen und dann so einen Marathon unter 3 Stunden will ich jetzt machen und der zieht mich dann dadurch auf den Marathon oder sagt er, ja, Marathon wäre jetzt zu viel für den Hund? Naja, es gibt natürlich verschiedene Hunde, ne, die laufen ja auch im Zug, im Zughundesport am Schlitten 70 bis 90 Kilometer in einer Etappe. Das würde schon gehen. Aber natürlich müssen die Hunde auch, genau wie du, aufgebaut und trainiert werden. Also die Wettkampfdistanzen sind 2 Kilometer und 5 Kilometer. Das sind Carnicross-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, deutsche Meisterschaften, die da gelaufen werden auf der Distanz. Und das kann fast jeder Hund und auch jeder Sportler, ne? Jeder auf seinem Level. Wobei man ja da wahrscheinlich noch dazu sagen muss, die Distanzen wahrscheinlich auch deswegen so kurz, weil ich stelle mir vor, wenn man mit so einer Speed durchs Gelände läuft, das ist ja auch eine Konzentrationssache. Also da muss man ja auch im Kopf hellwach sein. Und das dann über Distanzen von, weiß ich nicht, 10 Kilometern und mehr wäre natürlich schon schwierig wahrscheinlich. Ne? Ja, das gibt es auch. Ne? Es hat sich aufgrund dieser Arbeit 2 und 5 Kilometer, wie der Sportler das auch und der Mensch sowieso immer macht, ins Extreme auch diesen Dog-Hiking und Dog-Marathon wo dann auch tatsächlich diese Langdistanzen gelaufen werden. Das gibt's schon. Okay. Und ich sag mal, wenn ich mich jetzt als die normale Hörerschaft bei uns, denke ich, ist so der normale Sportler, geht gerne laufen, macht vielleicht gerne Triathlon und hört jetzt die Folge und denkt, ja, das könnte ja eigentlich eine interessante Sache für mich sein. Kann der das erstmal mit jedem Hund machen? Oder du kannst genauso wie den Spitzensport, ne, kannst du natürlich auch den Breitensport sehen und die Einsteiger, das ist so mein Bereich als Breitensporttrainer. Ich nehme tatsächlich und spreche die Leute im Wald an, die mit dem Hund da sind. Die können Übergewicht haben. Ich habe 140 Kilo Leute da, dann fange ich halt genau wie im Laufsport mit bestimmten Maßnahmen, Krafttraining und Aufbau der Athletik und erstes Gehen und Walken. Da ist der Hund immer mit und der baut sich dann genauso auf, wie du es im Laufsport auch machen kannst, also zum Fitnesssportler und dann noch weiter. Und tendenziell würdest du sagen, stellt dich da der Mensch vor größere Herausforderungen oder der Hund beim Aufbauen von der Form? Das ist sehr unterschiedlich. Also die Hunde und die Menschen sind grundsätzlich ja E-Läufer. Ne? Also das Laufen haben sie drin, nur in unterschiedlichen Veranlagungen. Und es ist wie beim Menschen, auch beim Hund, die Motivation. Du musst immer die Motivation finden, um da in den Sport auch erfolgreich aufbauen zu können. Ja? Also klar arbeiten wir mit dem Hund gesondert in seinem Bereich und seiner Motivation. Also ich bin auch Hundetrainer und muss auch den Läufer dementsprechend motivieren. Das ist ungefähr dasselbe wie im normalen Lauftreff und Lauftraining auch. Nur, dass wir speziellere Gewebestrukturen nochmal aufbauen, zusätzlich. Mhm. Jetzt habe ich eine Frage zu den Hunden. Also gerade so in dem Spitzenbereich, ne, wo du so jetzt sagst, 5 Kilometer, 12 Minuten, eignen sich da bestimmte Hunderassen mehr als andere jetzt für so wirklich für die Spitzenbereiche? Ja, das gibt es tatsächlich. Also das sind Laufhunde, Zughunde, Linien, die gezüchtet worden sind seit Generationen. Die haben das drin, diese Distanzen und mit dieser Power und dieses, wir sagen, Desire to go, also den Willen wirklich zu pullen und dich nach vorne zu reißen. Das machen die. Ja, das haben die einfach drin. Und die kann man natürlich auch erwerben, kaufen, antrainieren, für jedermann auch. Ja. Man muss natürlich schauen, welche Größe man dann daraus kriegt. Es muss irgendwo dann auch laufbar sein. Ja, in der Übersetzung sagen wir dann. Okay. Also mit dem Gonzo klappt es nicht. Nee. Also der Adrian zur Erklärung hat einen kleinen Mops. Mit dem wird es wahrscheinlich schwierig. Ja. Da wird es schwierig. Ja, Mops hat das Problem, dass er nicht vernünftig atmen kann meistens, ne? Dass er dann auch überhitzt sehr schnell und auch von dem Volumen her, vom Flüssigkeitsvolumen, da wenig Ausgleich schaffen kann. Ne? Also die ganzen Dinge müssen wir als Trainer natürlich auch wissen und auch dementsprechend schulen. Heißt aber nicht, dass er nichts machen kann. Du könntest also diese Spaßsprints mitmachen zum Beispiel, ne? Das geht schon. Okay. Ja, sprinten kann er, ja, das kann er. Ja, genau. Ein kleiner Usain Bolt. Ja, ich hatte mich da auch schon so ein bisschen mal eingelesen in das Thema und ich meine, klar, man sieht, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch ausspreche oder falsch sage, was so die Kenianer unter den Hunden sind, kann man ja sagen, sind ja diese Alaska-Hunde. Ja, nicht ganz. Also die Alaskans sind eher so die Mitteldistanzler, das ist wieder so zwischen... Naja, ich sage mal 20, 50, 60 Kilometer, wo die halt voll durchgaloppieren. Das sind tatsächlich die Leistungsfähigen in dem Bereich. Es gibt aber nochmal für den Sprintbereich nochmal etwas größere Hunde, ne? Die dann da eingesetzt werden und dich dann auch, wenn jetzt tiefer Matschboden ist zum Beispiel, dich da rausreißen. Du merkst du gar nicht diesen Boden, ja, als Läufer. Mhm. Ja, aber prinzipiell sieht man, weil bei euch auf der Internetseite, das verlinken wir wahrscheinlich, denke ich, auch mal in den Shownotes, sind ja auch relativ viele Fotos oder bei dir bei Facebook sieht man auch mal viele Fotos und da sieht man ja schon, sag mal, eigentlich ja fast jede Art von Hunderasse, die da unterwegs ist, gerade im Hobbybereich. Ne? Also selbst der kleine, weiß ich nicht, Terrier ist da genauso regelmäßig auf den Fotos zu sehen. Ne? Ja, genau. Also die richtig schnell sein wollen, die legen sich so einen europäischen Schlittenhund zu. Das sind dann diese Fachlinien, ne, wo wir gesagt haben, das ist skandinavischer Forscht, der Greyhound ist da drin, Pointer ist da drin, auch noch 20% Husky ist da drin, um halt den Willen da rein zu züchten. Aber jeder Hund und jeder Haushund war ja auch unser Ziel, von der Couch zu holen und dann die Gassi-Runde zur Laufrunde zu machen. Also das ist unsere Intention und das machen wir jetzt schon seit Jahren sehr erfolgreich. Da hätte ich mal eine kurze Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel Interesse hätte daran, aber ich kenne mich jetzt mit Hunden nicht so aus, gibt es da irgendwo, wo ich mich dann, oder als allgemein für die Zuhörer, wo man sich dann erkundigen könnte, was wäre so der richtige Hund für mich? Oder gibt es da irgendwas im Internet? Ja, ich selber habe jetzt bundesweit ausgebildet, das heißt bis nach Österreich gibt es in jedem Bundesland Trainer, die man ansprechen kann, die also speziell Carnicross trainieren und auch diese Fragen beantworten können. Welchen Hund hole ich mir oder was kann ich mit meinem Hund machen? Das wäre in eurer Gegend jetzt auch kein Problem, da jemand zu finden. Also wenn man jemanden braucht, mich einfach ansprechen oder über die Homepage von mir. Es gibt auch so Workshops, ja, da kannst du Urlaub machen und gleichzeitig dann dieses Carnicrossen erlernen, auch bei Sportstudenten zum Beispiel, die das machen, oder auch Dienstleister, die das wirklich studiert haben, ja, den Laufsport, das ist ähnlich wie Laufveranstaltungen, die du besuchen kannst für bestimmte Schwerpunktbereiche, gibt es das auch für Carnicross. Aber ich stelle mir vor, jetzt den Einstieg, das ist ja schon, also zum so in der Do-it-yourself-Methode eigentlich gar nicht so einfach, weil ich meine, Laufen mit Hund, klar, das kriegt man noch hin, aber gerade beim Carnicross muss man den Hund ja auch irgendwie dazu kriegen, dass der einen wirklich aktiv zieht und da braucht man ja wahrscheinlich schon die richtigen Tricks und Techniken, wie man das auch einem Hund beibringen kann. Ja, genau. Im Grunde macht er ja auch etwas, der Hund, was er nicht tun soll, das Ziehen, ne? Das macht er von Grund auf ja gerne, die bekommen also richtiges Pulling-Geschirr, wo die auch die Kraft dann auch umsetzen können auf eine gedämpfte Leine, die dann über so einen Laufgürtel, der dein Gesäß nach vorne zieht als Läufer, dich also unterstützt beim Laufen. Das Ganze ist soweit ausgearbeitet und durch die Industrie entsprechend mit Equipment belegt, sodass das für jedermann heute möglich ist, das auszuprobieren. Klar kannst du in diesem Bereich viele Fehler machen, aber ich habe grundsätzlich, sage ich mal, jeder, der vernünftig im Sport unterwegs ist, kann das auch mit seinem Hund ausprobieren, ohne Trainer. Mhm. Wie gesagt, es gibt halt einige Dinge, die man beachten sollte, Fehler, die man machen kann, die kann man sich sparen, wenn ich so einen Workshop mache oder halt so einen Trainer mal mit ins Boot nehme. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, gerade so bei Hundeerziehung oder Kindererziehung hat man ja oft oder schnell das Problem, dass man dann vielleicht irgendwelche falschen Verhaltensweisen auch anerzieht und die dann später wieder rauszubekommen, ist wahrscheinlich doppelt schwer. Deswegen einfach die Frage, macht Sinn von Anfang an sich da mal irgendwie zumindest mal in so einem Schnupperworkshop irgendwie schlau zu machen oder sagst du, geht erstmal laufen und kommt danach zu uns? Ja, ich sage, es ist kein Muss. Ja, also wer das Geld nicht ausgeben möchte, das ist also nichts, was studiert werden muss. Ja, ein Hund, der kann laufen, du kannst laufen, das Equipment gibt es zu kaufen. Man kann damit loslegen. Ja, wer eine Einleitung braucht oder eine Anleitung braucht, ein paar Tipps, kann auch Bücher lesen. Es gibt auch von mir zwei gute Bücher, wo man Schritt für Schritt die Dinge erlesen kann, auch die Dinge, die man als Basiswissen mit einbringen sollte, alles das kann man sich auch anlesen und dann einfach mal loslegen, ja. Ja, Ingo, wenn ich anfangen will mit dem Sport, wenn ich einfach mal reinschnuppern will, kann man ja im Grunde mit jedem Hund machen, wie du sagst. Was brauche ich denn alles an Equipment, wenn ich es einfach mal ausprobieren will? Und ich sag mal, wie teuer ist das Ganze ungefähr? Die Workshops, die werden dir auf jeden Fall was stellen können, also da brauchst du noch nichts. Wenn du dann sagst, ich möchte das zu Hause ausprobieren, liegst du mittlerweile bei 150 Euro. Das beinhaltet den Gürtel, die 2-Meter-Leine mit Rückstoßdämpfer und den Carnicross, das Geschirr für den Hund, das Pulling-Geschirr. Ja, und damit bist du ja durch. Na klar brauchst du auch Laufschuhe, aber davon gehen wir aus, dass du die auch hast, ne? Also wir brauchen ja ganz spezielle Laufschuhe und Ausrüstung dafür. Ja, spezielle Laufschuhe heißt, also ich denke mal, mit normalen Trailschuhen kommt man ja wahrscheinlich fürs erste Mal parat, oder? Also, fürs Lachen, also ich habe angefangen mit Fußballschuhen zu laufen, weil der Druck vom Hund tatsächlich ziemlich viel Energie auf den Abdruck gibt. Und wenn du da im Gelände schmieriges Gelände hast, ist das sehr, sehr schwierig zu laufen. Deshalb laufen wir damit Stollen, auch von verschiedenen Firmen, die das jetzt schon anbieten, ab 9 mm, sage ich mal. Ja, grobe Stollen, damit auch keine Steine reinsetzen und auch der Dreck wieder rausfliegt. Da gibt es spezielles Schuhwerk für, ja. Das klingt auf jeden Fall hart. Interessant, ja. Und du hast ja eben schon mal angesprochen, es gibt ja auch eine richtige Wettkampfszene mit Welt-, Europameisterschaften sogar. Da würde mich mal interessieren, der Ablauf von so einem Wettkampf, wie funktioniert das? Ist das wie bei einem Laufwettkampf, dass da alle gleichzeitig laufen oder geht es auf Zeit oder wie läuft sowas ab? Ja, wir haben in Deutschland so eine Carnicross-Liga, das ist in einem Verband organisiert, da sind auch Schlittenhunde. Da ist es so, dass die einen Samstagslauf haben und einen Sonntagslauf, beide über dieselbe Distanz meist. Es gibt aber auch den Turnierhundesport, die nennen sich dann Leichtathletik mit Hund, haben auch die 5 und 2 Kilometer. Das sind die beim Hundeplatz diesen Hundesport betreiben, wie Agility und so weiter. Da kannst du es also auch machen. Auch die haben Carnicross, auch in der Ausbildung, auch im Wettkampf, auch als deutsche Meisterschaft. Ja, die großen Meisterschaften, die werden dann einmal über die Schlittenhundeszene gelaufen oder halt über den Welt-Carnicross-Verband, den ICF. Und da habe ich dann wirklich so einen Massenstart oder startet jeder für sich und dann geht es auf Zeit und nachher, wer der Schnellste war, hat gewonnen, oder? Ja, in der Regel hast du zwei Einzelstarts. Es ist halt so die Frage, wie der Veranstalter das auch macht. Ja, es gibt Europameisterschaften, hast du eine lange und eine kurze, die du läufst, aber mit entsprechendem Anspruch. Ja, also du kannst da, aber schon alleine, aber nicht gleichzeitig mit anderen, weil ich könnte mir vorstellen, das wird ja dann eng, wenn man damit mit vielen auf der Strecke ist, mit Hund und Leine und so weiter. Ja, es gibt Massenstarts, das ist aber jetzt nicht unbedingt bei den internationalen Meisterschaften so, sondern eher bei verschiedenen Rennen, da bist du mit 150 Hunden am Skihang, ja, und läufst dann den ersten harten Intervall in dem ganzen Pulk los. Also das gibt's auch, ne? Das ist sehr unterschiedlich. Also diese Wettkampfsequenzen an sich, die sind schon sehr auf Zeit gemacht und nicht unbedingt im Massenstart. Aber das macht es ja eigentlich vielleicht für einen Einsteiger auch einfacher, ne? Wenn er viele sagen, ja, oder könnte ich mir vorstellen, trauen sich dann nicht zu, in so einem Massenstart zu starten, ähnlich wie beim Triathlon, beim Schwimmen, ist ja wahrscheinlich eine Hürde für viele. Und wenn man dann so eher mal für sich auf Zeit laufen kann, ist der Einstieg wahrscheinlich einfacher, ne? Genau, diese Einsteigerinnen, die sind dann wie bei mir zum Beispiel, wo ich den Breitensport ein bisschen hervorhebe und den Leuten das langsam beibringe, hast du auch Einzelstarts, wo auch nicht so viel Überholung sind. Also 2-3 Minuten Pause zwischen den einzelnen Hunden, sodass du auch nicht viel Überholung hast. Und das Ganze macht dann das auch angenehmer, ja. Das andere sind alles so High-Level-Veranstaltungen, wo du schon ein bisschen was können musst. Auch der Hund. Ja, du kannst dir vorstellen, wenn 5 Hunde ineinander gehen, dass das dann nicht so gut ist. Aber für keinen, für die Hunde nicht und auch nicht für die Läufer. Die gehen erst mit Erfahrung in diesen Massenstart. Welche Nation ist jetzt so der Vorreiter, was den Canicross-Sport angeht? Vorreiter, was die Verein- und Verbandsgeschichten angeht, waren eher Belgien, Frankreich, ja, die Niederlanden, so die Benelux-Staaten. Ja. Tschechien ist wohl jetzt im Moment die führende Nation im internationalen Canicross-Sport und die Skandinavier an sich sind auch vereinzelt sehr stark. Okay. Also es sind schon Leistungssportler unterwegs, ja. Also es sind wahrscheinlich auch ambitionierte Breitensportler oder Triathleten, die mitunter antreten, die haben auch da kaum Chancen. Also muss ich da auch in diesem Sport spezialisieren, ja, um ganz vorne zu sein. Ja. Ja, das höre ich schon so ein bisschen raus, weil ich hatte schon gehofft, ne, wenn man das mal macht und selber ganz gut laufen kann, dann ist man vorne mit dabei, aber da ist man wahrscheinlich noch lange vorne nicht mit dabei, ne? Wenn man hier von, wo du sagst, 12 Minuten auf 5 Kilometern, die muss man ja dann erstmal, da muss man erstmal drauf hintrainieren. Also vor allen Dingen Genau. auch mit dem Hund in der Kombination, ne? Ja, im Grunde ist es nichts anderes wie in anderen Sportarten auch, dass du einen Zielwettkampf hast und darauf aufbaust und kannst diese Leistung auch gar nicht immer bringen. Ja? Das ist ja ein riesen Stresslevel für Hund und Läufer. Das kennt jeder, der im Wettkampfsport unterwegs ist. Es wird da tatsächlich auch übers Jahr wie so ein Triathlonjahr auch gearbeitet, aufgebaut in mehreren Blöcken, verschiedene Methoden und ist in der Wettkampfvorbereitung und im Hauptwettkampf und danach in der Regeneration in der längeren. Also da ist der Aufbau ist ähnlich wie in anderen Sportarten auch. Ist das denn, ich sag mal, das ist ja immer so ein, muss ja auch in dem Team Mensch-Hund muss es ja gut funktionieren. Ist das denn oft so, dass, sag ich mal, in so einem Wettkampf zum Beispiel der Hund jetzt abgelenkt ist oder aus irgendeinem Grund nicht mehr weiterläuft? Oder ist das was, wo du sagst, dass wenn man die da gut im Training sind, da fluppt das eigentlich immer, dass da permanent durchgepäst wird? Oder ist schon der Hund auch so ein, ja, wie soll, ich will nicht sagen Unsicherheitsfaktor, aber so ein Faktor, der auch regelmäßig mal in eine andere Richtung gehen kann? Ja, also es ist so, dass die Hunde natürlich genauso als Lebewesen wie du als Sportler irgendwas haben können, was denen nicht passt und dann die Leistung gar nicht abrufen können und die fehlt dir. Du fällst also als Läufer, ist der Hund nicht fit, extrem zurück. Ja, also die Zeiten, das ist eine Minute pro Kilometer etwa, die der Hund dir gut macht, ja, und die kannst du so nicht mehr rauslaufen. Also es müssen beide super fit sein, alles muss stimmen. Die Renneinteilung muss super sein, die Temperaturen müssen für den Hund jetzt wiederum so sein, dass ihm das genau liegt. Und wenn alles stimmt, dann kannst du diese Riesenleistung dann auch laufen, ja. Ja, ich meine noch nicht mal so von der reinen Performance, sondern einfach auch von dem Fokus, den so ein Hund hat. Ist der wirklich dann so im Tunnel, dass er sagt, ich laufe jetzt hier in ein Rennen und ich weiß, dass ich ein Rennen laufe und habe meine Strecke? Oder ich sag mal, wenn jetzt irgendwie auf einmal am Wegesrand ein Reh steht oder ein Hase, dass er dann eher da in die Richtung hinterhergeht? Oder ist das wirklich so, dass die da sehr fokussiert sind? Nee, die sind fokussiert. Und das ist ja das, was wir im Hundetraining als Hundetrainer auf dieser Hundeseite, sage ich mal, unabhängig von dem Läufer auch trainieren, dass der seine Aufgabe kennt. Ja, der kennt das Gefühl im Geschirr, der hat den Leinenimpuls hinten, der spürt dich hinten, hinter dir und der ist ganz fokussiert in seiner Aufgabe. Es gibt das ja auch mit Dog-Scooter und Bike. Ja, wenn du dir vorstellst, im Bike musst du so sekundenschnell mit dem agieren und deine Kommandos durchhauen, dann bist du mit 40, 50 km/h im Gelände unterwegs mit dem Mountainbike. Und da ist der Hund ganz klar und fokussiert. Das heißt, der Hund weiß auch, er ist in einem Rennen und es muss auch keiner dann Angst haben, wenn er sich jetzt für den Sport interessiert und sagt, ich möchte einen Hund haben, der mich zieht, dass er dann, wenn er sonst normal mit dem Hund spazieren geht, dass er dann permanent in der Leine hängt, sondern das kann der Hund schon trennen, ne? Ja, also es ist, denkt man ja oft, ne, dass die Hunde doof sind, aber die können das sehr gut unterscheiden. Die wissen ganz genau, ja, was ich von dem möchte. Und sobald er die Aufgabe kennt, ja, kann er die aufnehmen und er kann sie auch wieder, du kannst ihn wieder rausnehmen aus der Aufgabe in eine andere hinein. Das heißt, du kannst ihn in der Unterordnung führen oder auch ihn den Freiraum nach vorne lassen und selbst agieren lassen, ja. Und das wird in diesem Carnicross auch praktisch im Rennen gemacht, ne? Je näher du rangehst, im Berglauf zum Beispiel, wo es links 400 Meter runter geht, nimmst du den eher ein bisschen in die Unterordnung und bergab, wo du es frei laufen lassen kannst, lässt ihn vielleicht mal nach vorne weglaufen mehr. Also auch das wird dann speziell geübt und trainiert. Du erwähntest ja, dass er den Druck in der Leine und so spürt. Also wenn sich dann, keine Ahnung, der Läufer mal hinlegt oder so, dann zieht er den jetzt nicht durch die Gegend, sondern der merkt dann schon, oh, da ist jetzt was passiert und bleibt dann stehen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also im Grunde wollen die natürlich weiterlaufen, aber es wird dadurch, dass du hinten liegst, so schwer zu ziehen, dass er dann erstmal guckt, was ist da hinten los, ne? Das ist ganz klar. Also schwieriger ist es dann eher, wenn du so ein Sportgerät wie ein Bike oder ein Dog-Scooter hinterher hast, fällst runter, dann kann es sein, dass er dann Angst hat, weil hinten was rappelt, dass er dann weiterläuft. Ansonsten bleiben die dann schon stehen. Das ist so. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Was mich noch interessieren würde, weil ich muss sagen, ich würde sowas unheimlich gerne selber mal mitmachen. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, du bietest oder organisierst auch im März wieder eine Veranstaltung in der Lüneburger Heide. Das ist dann aber auch schon so eine Veranstaltung, wo man sagen kann, da ist jeder willkommen, auch ohne große Vorerfahrung, wenn man Spaß daran hat, das einfach mal auszuprobieren, auch jetzt in einer Wettkampfform auszuprobieren. Oder sagst du, da will ich schon lieber Leute sehen, die das Ganze ein bisschen ambitioniert angehen? Na, dieses Event, was ich mache, das habe ich dadurch, dass ich halt viel Erfahrung habe, so ausgeschrieben, da kann jeder kommen. Ja, die kriegen natürlich auch eine Einweisung des Tipps unterwegs, die das Equipment wird besser kontrolliert und man hat halt mehr Abstände dazwischen. Die Trails sind flach, ja, da sind 4,5 Meter Gefälle und eigentlich kein Problem zu laufen, großartig mit dem Hund. Und genau da kannst du es mal ausprobieren, ja. Weil das, denke ich, ist wahrscheinlich eine schöne Gelegenheit. Kann man dann nur empfehlen und werden wir mit Sicherheit auch in den Shownotes nochmal verlinken für interessierte Hörerinnen und Hörer. Ja, es ist auch so, dass es halt ein riesen Hype hat, ja. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Anwendungsformen, ja, von Biathlon, Triathlon mit Hund, also alles gibt's ja. Ja, auch Bogenschießen und in dieser Biathlon-Geschichte oder Extremhindernisläufe werden jetzt ganz viel angeboten. Also überall da gehen auch Einsteiger hin. Das stelle ich mir ganz witzig vor, so Hindernisrennen mit Hund, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, da hast du Hindernisse, genau wie bei normalen extremen Strongman oder wo die Ladies da rumlaufen. Nur halt angepasst auf den Hund. Das heißt, die müssen dann mitunter, ne, also die Sachen sind eher mit Kriechen und nicht über Wände klettern. Ne? Ja gut, wäre auch schwierig für den Hund jetzt über, keine Ahnung. Ja, aber Wasser hast du zum Beispiel drin, ne? Ja. Wasser und Tunnel und Röhren und sowas alles. Ne? Ja. Ja, es gibt ja auch richtige Hunde-Triathlons in der Szene dann, ne? Wo man, ja, genau. Wo man wirklich schwimmt, dann Bike beziehungsweise diese Scooter-Geschichten macht und danach halt noch einen Crosslauf, ne? Ja, das sind dann auch wieder Allrounder und Spezialisten gefragt, wie beim normalen Triathlon auch. Und da gibt's ganz spezielle Techniken, die sich da etablieren, ne? Genau wie du deinen Wechsel da trainierst, machen die das auch, ja? Also die sind schon nicht eben Hobbysportler, also schon sehr ambitionierte Triathleten bei. Darf ich mal fragen, als Nicht-Hundebesitzer, wie weit so oder ja, dann so die Schwimmstrecken für einen Hund sind? Also ich habe in Oberhof, es hängt natürlich auch wieder an den Temperaturen, 150 Meter gehabt, aber die Regel ist so 50 Meter in etwa, okay. Ohne dass du stehen kannst. Ja, wenn es natürlich 9 Grad hat, wie in Sachsen oder Thüringen, morgens, wenn du ins Wasser gehst, dann ist das halt ein bisschen kürzer. Ne, da muss man auch wiederum als Veranstalter die ganzen Sachen beachten mit dem Kreislauf und wie sind die trainiert, die Leute, und das Triathlon genauso. Mich würde noch interessieren, weil gerade so als Triathleten oder Läufer hat man ja immer so ein bisschen, die Triathleten sind ja so eine eigene Gemeinschaft, ein eigenes Völkchen. Wie ist das so bei den wie nennt ihr euch überhaupt, Canicrosser oder Hundesportler? Wie ist das bei euch dann? Gibt es da auch so ein Gemeinschaftsgefühl oder wie würdest du so die Szene in Deutschland als solches beschreiben? Im Grunde ist es ja ein riesen begeisternder Sport, ja, also jeder, der hat irgendwie den Suchtfaktor drin. Wenn du das einmal gemacht hast, dann willst du auch raus, und das überträgt sich, ja, also diese Laufgruppen und Sportgemeinschaften, das sind schon so ziemlich ausgeflippte, eben wie damals diese Surfgemeinde, ne, so ein bisschen verrückt und so treffen die sich auch, ja, das sind dann hier bei mir zum Beispiel direkt am ersten Tag 150, 160 Leute, die sich da gemeldet haben, die sich auch richtig freuen auf dieses Event und dann auch dementsprechend zusammen sind, ja, also es ist richtig schön, schöne familiäre Gemeinschaft, eine große, ne. Und sag mal, wenn du so ein bisschen in die Zukunft von dem Sport blickst, würdest du auf jeden Fall sagen, da ist noch, entwickelt sich momentan deutlich nach vorne, oder? Wo gehen so die Trends hin? Ja, im Moment potenziert sich das alles. Ne? Also wir haben jetzt die Bewegungsangebote ja geschaffen, die Trainingsmöglichkeiten geschaffen. Es ist ein internationaler und weltweiter Sport. Wir haben in Ecuador, Kanada, in den USA, überall jetzt die Trainer, die sich darum kümmern und in den Parks auch die Veranstaltungen machen. Und in Deutschland ist es ähnlich. Es geht in jede Richtung. Und die Gemeinschaft wird immer größer. Also ich denke mal, so in Europa 10.000 Aktive müssten wir schon bald haben, ne? Wenn man jetzt die Okay. Verbandsleute mit den privaten Laufgruppen alle zusammennimmt. Das heißt aber so, der ursprüngliche Canicrosser hat eigentlich oder kommt weniger aus dem Bereich, wo dieser, ich sag jetzt mal, alte Hundesport herkommt, wie diese Agility-Leute, oder gibt es da auch viele Überschneidungen? Nee, also die Überschneidung gibt es, ne? Also es ist so, dass es verschiedene Zugänge braucht und Prüfungen, wenn du in einen Verband eintreten möchtest. Und je nachdem, wo du da ja, starten möchtest, musst du auch diese Dinge dann erbringen, ja? Also eine Rennlizenz, wie beim Triathlon normal auch, gibt es da auch. Du machst also so ein Better-Mushing, nennt sich das, ein Seminar. Und dann kannst du mit diesem Nachweis auch eine Rennlizenz beantragen, die ein Jahr gilt. Ja, ist ähnlich wie bei anderen Sportarten auch. Kriegst du so eine kleine Karte, ist deine Rennlizenz. Beim Turnierhundesport ist es so, dass du die Vereinszugehörigkeit brauchst und der Hund braucht diese Begleithundeprüfung. Er muss also ausgebildet sein, auch in der Unterordnung, und erst dann darf er in die Wettkämpfe. Ja, also das sind so verschiedene Zugangsvoraussetzungen, aber das überschneidet sich schon, ja. Aber ist schon, also klingt schon sehr, sehr professionell alles, muss man sagen. Ja, ist Ja. es. Ja. Also diese Organisation und diese Ausbildung, die sind auch viel durch private Anbieter dann auch gestaltet worden und verstärkt worden und forciert worden, weil sie sich jeden Tag damit beschäftigen können. Ja, die Vereine hängen ein bisschen nach, weil die halt ehrenamtlich nicht so viel leisten können. Aber die Dienstleister, die haben das so gepusht, dass es jetzt auch Rennen gibt, wie bei den Hindernisläufen zum Beispiel. Da kostet so ein Start auch 60, 70 Euro, ja. Also, das ist ein Riesenmarkt auch, den ja, die Dienstleister sich jetzt auch aufmachen, und dementsprechend viel Leute ziehen natürlich auch da rein jetzt. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ich würde sagen, da hast du uns schon einen sehr guten Einblick in den Canicross-Sport gegeben. Ich hoffe, dass wir dabei bei vielen Leuten ein Interesse geweckt haben. Wenn man sich da jetzt noch weitergehend informieren möchte, dann denke ich, kann man wahrscheinlich auf dich zukommen. Wir werden deine Webseite mal verlinken. Du hast ja eben erwähnt, du hast auch selber schon ein oder mehrere Bücher sogar zu dem Thema geschrieben. Genau. Kannst du sonst noch irgendwas empfehlen, wo man so Informationen dazu aufsaugen kann? Weiß ich, vielleicht irgendwelche YouTube-Kanäle, wo man sich das Ganze mal in bewegten Bildern angucken kann, oder? Ja, wenn man YouTube Canicross eingibt, ist mittlerweile sehr, sehr viel im Angebot, was man sich anschauen kann, wo man sich ja, Appetit holen kann auf den Sport. Ansonsten ist in Bayern der Hundling ganz groß. Also der macht auch ein eigenes Dog-in-Sport-Magazin zu diesem Thema. Und ja, das kommt alle 3 Monate, glaube ich, raus. Also dieser Sport an sich hypt schon ganz gut, und man kann in den sozialen Media oder auch ja, auf meinen Webseiten oder im Facebook ist ganz, ganz viel Kontakt. Canicross Deutschland einfach mal eingeben. Da sind schon alleine fast 8.000 Leute, die auch Trainingspartner zu Hause suchen im Wald. Ja, also es gibt genug. Da muss man einfach mal sich ein bisschen reinlesen. Also man kommt rein, wenn man rein will und Interesse hat. Ja, genau. Ja, ich bin natürlich auch immer ansprechbar und bin eigentlich jeden Tag 2, 3 Stunden dran und koordiniere irgendwelche Kontaktanfragen und bringe Leute zusammen. Also das ist auch irgendwo mein Job, ne? Man hört so raus, da steckt auch viel Herzblut bei dir drin dann, ne? Ja, das stimmt. Aber natürlich bin ich auch dementsprechend engagiert, wenn es dann nicht so läuft, ne? Also es gibt auch innerhalb dieser Sportgemeinschaften relativ viel und harte Kritik von mir. Aber letztendlich bin ich jemand, der sich nur mit was beschäftigt, wenn es nach vorne geht. Und das ist im Moment noch so. Ja, das klingt doch gut. Ja, also ich habe auf jeden Fall ja, viel Interesse jetzt an dem Sport irgendwie gewonnen, obwohl ich es wirklich bis heute gar nicht kannte oder bis vor ein paar Tagen, wie es der Thomas von erzählt hat. Das Und ja, wirst du finde jetzt ich. erstmal einen neuen Hund zulegen, ne? Ja, oder ich, wie gesagt, mit meinen kann ich auf jeden Fall so Sprints machen. Das geht auf jeden Fall gut mit dem. Was ist die kürzeste Strecke bei Canicross? 2,50 Meter. Okay. Ja, es gibt alles, es gibt alles, ne? Also, das ist kein Problem. Ja, sehr interessant, ja. Ich könnte mir vorstellen, meistens scheitert es wahrscheinlich wirklich am Menschen. Die Hunde sind dann oft, gerade für die kurzen Strecken, fitter als man meint. Als man denkt, ja. Ja, also es ist immer so eine Sache. Wenn er nur auf der Couch liegt, ne, das gibt's auch, dann wird es schon schwierig, da den Kreislauf hochzubringen, auch beim Hund. Also auch den müssen wir ein bisschen vorbereiten. Ne? Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns recht herzlich für den sehr interessanten Einblick in, wie wir jetzt gelernt haben, einen doch gar nicht so kleinen und so neuen Sport, aber wahrscheinlich bei vielen, gerade so in der Lauf- und Triathlon-Szene, doch noch recht unbekannten Sport. Aber wir hoffen, wir haben da Lust auf mal selber ausprobieren gemacht. Genau. Ja, für die Triathleten, es gibt auch im Sommer ein ganz tolles Event in den französischen Alpen, sind 63 Kilometer in 10 Etappen. Auch da macht man so richtig Höhenmeter und kann man auch nutzen als Wettkampfvorbereitung. Das macht man alles mit dem Hund, ja, im Carnicross. Ja, sehr schön. Also ich fand es auch sehr, sehr interessant und würde es auch irgendwann mal gerne ausprobieren, aber momentan hapert es nur am Hund. Das ist mein Hund. Genau. Ja, Hunde habe ich ja. Ne? Zum Ausprobieren kann ich euch schon auf die Runden jagen, das ist kein Problem. Echt cool. Vielleicht also, das heißt, man kann auch, wenn man so einen Workshop macht, bräuchte man theoretisch noch nicht mal einen Hund, sondern könnte einfach sagen, ich habe jetzt gesehen, das sieht so toll aus, möchte auch mal 12 Minuten auf 5 Kilometer laufen, dann kommt man zu dir und dann... Tatsächlich könnte man so machen. Ich habe also 5 Hunde, die ausgebildet sind, auch mit Fremden zu laufen. Das würde funktionieren, ja. Ja, sehr cool. Also, interessant. Die Hoffnung auf die Bestzeit doch noch nicht verloren. Ne? Nee, das können wir dann tatsächlich auch amtlich machen, ja. Also eine Sache würde mich schon noch interessieren, fällt mir gerade ein, weil auch da bei den Läufern und die Triathleten und die Radfahrer, die sind ja haben wir ja so unheimlich viel, weiß ich, sagt ihr Strava was? Als Online-Plattform, wo so Läufe und Fahrten getrackt werden. Wenn es dir nichts sagt, dann höre ich so ein bisschen raus, das gibt es dann wahrscheinlich bei euch in der Szene nicht so sehr, dass man dann seine Läufe da auch verfolgen kann. Nee, wir machen das. Wir vernetzen uns schon auf mit den Garmin Connect-Geschichten, das schon. Ne? Mhm. Wir machen also sehr viel im Online-Coaching auch. Ne, Trainingspläne und überwachen das über diese GPS-Geräte, das machen wir schon. Und es gibt auch diese Livestreams bei Welt-TV zum Beispiel, wo wir dann auch schon unsere Weltmeister dann laufen haben und das gibt's schon alles. Okay, jetzt hätte ich noch mal eine Frage, die mir noch so gerade eingefallen ist. Und zwar sagtest du ja, man könnte jetzt zu dir kommen und mit dem Hund das mal ausprobieren. Wenn ich jetzt für, keine Ahnung, Training wäre für Marathon, den ich jetzt in Bestzeit laufen würde, würde mir das dadurch helfen, jetzt mal mit so einem Hund mal ein bisschen Gas zu geben im Training? Oder? Nein, im Gegenteil. Also da sind wir nicht drauf eingegangen. Also im Grunde ist es so, dass du... Muskelgruppen beanspruchst beim Carnicross-Sport, die du noch gar nicht benutzt kennst. Hast vorher. Das heißt, es wäre gegenläufig, ja. Also du würdest dann wahrscheinlich total übersäuert und verkrampft auf den Marathon gehen. Das ist eine ganz andere Sport, eine ganz andere Belastung. Mhm, ja. Okay. Ja. Aber wahrscheinlich gerade jetzt im Winter, wenn man mal was anderes machen will, eigentlich die optimale Zeit, da mal reinzuschnuppern. Ne? Ja, es gibt ja auch Schneerennen, ne? Also da läufst du mit den Hunden durch den Schnee. Im Zug. Skijöring gibt es, dass du dieses Skating-Ski mit Hund im Zug gibt. Ja. Ich glaube, ich muss meinen Hund wirklich mal einpacken und zu dir kommen. Also Thomas, wenn du demnächst auf Strava irgendwie so 10er im Schnitt von 2,45 läufst, dann wissen wir warum. Ja, 2,15 eher dann. Und 2,15, genau. Ja, das laufen die jetzt, ja. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, so schnell können sich meine Beine nicht bewegen. Ja, wollte ich gerade sagen, also so schnell musst du erstmal die Beine bewegen können. Ja, du brauchst die Stehkraft, ne? Und vor allem brauchst du ja auch das auf 5 Kilometer und das ist das große Können, ja. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Also. Pack die Stollenschuhe ein. Ja, das ist schon eine harte Sportart. Du brauchst auch einen mentalen, harten Kopf dafür, um das nachher nach 3 Kilometer so einen Sprint im Zug dann durchzuknallen, bis 5 zu ziehen. Das ist schon Hammer. Da musst du schon Schmerzen aushalten können, Übersäuerung und über die Grenzen gehen. Das ist wirklich was für Harte dann. Also ich wusste, dass ihr schnell unterwegs seid, aber dass ihr so schnell unterwegs seid, das hatte ich auch nicht am Schirm, muss ich sagen. Das ist schon, also sehr beeindruckend. Ja, so grob kannst du sagen, Kilometer bis zu 1 Minute pro Kilometer schneller etwa. Das ist schon krass. Ja. Ja, aber kommt gerne mal rein. Das ist bei uns, ich habe hier alles, was man so braucht dafür. Auch schon Hunderte ausgebildet, ne? Auch von Ja. Funk und Fernsehen, die können euch das auch berichten, ne? Ja, spannend, spannend. Ja, super interessant. Sehr cool, ja. Vielleicht kommen wir tatsächlich mal drauf zurück. Genau, wollte ich auch Das gerade sagen. Wäre bestimmt interessant finde für ich auf den jeden einen Fall oder interessant. anderen auch Zuhörer, der jetzt Interesse hat, da mal drauf zurückzukommen. Wie gesagt, wir verlinken das alles mal so in den Shownotes. Da können die Zuhörer sich gerne mal reinfuchsen, wenn sie Lust drauf haben und sie Fragen haben, können sie sich ja bei dir nochmal melden oder allgemein mal ein bisschen schauen. Genau, viel sind ja auch diese Sportstudenten, ne, die was Neues an Themen brauchen. Auch die sind sehr engagiert jetzt damit drin, weil wir arbeiten auch mit der Leistungsdiagnostik und bestimmten Bewegungsmustern, die wir da verbessern. Und da sind die auch ganz engagiert, ja. Gut. Hightech. Ja, schön. Hat man Ja, jemand okay, irgendwas? dann. Nee. Keiner? Gut. Nee, dann würde ich sagen, ja, also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, Ingo, für die tollen Einblicke, die du uns da Ja, gewährt gerne. hast. Ja, Und Dankeschön. ja, Bitte, bitte. mein Hund wird es dir auf jeden Fall danken, denn der wird morgen erstmal durch die Heide gescheucht. Aber er ist schon ein bisschen vorbereitet, er macht es nicht zum ersten Mal. Ja. Gut, dann auch von meiner Seite aus Dankeschön und wie Sie es bei uns gehört, hat der Gast die letzten Worte. Ja, ich möchte es tatsächlich mal sehen, euch drei hier in der Heide, Lüneburger Heide übrigens, eine ganze Ecke weg, mal über den Plan zu scheuchen mit meinen Hunden. Also das wäre echt interessant. Das können wir mal machen. Das würde ich mir mal wünschen von euch, genau. Ja, ist Ja, ja bald cool. Weihnachten, Warum vielleicht gehen Wünsche in nicht? Erfüllung. Ja, dann Ja, schauen wir mal, okay. was die Trierladen so können. Aber wahrscheinlich weniger als wir denken, dann, wenn wir das. Ja, das fürchte ich auch. Könnte ich mir vorstellen, das war wahrscheinlich schon bei vielen so, ne, dass die dann zu euch gekommen sind und gedacht haben, ja, wir sind hier die großen Läufer von den Straßenläufern und wurden Ja, dann genau wahrscheinlich so ist eines das. Besseren Also, belehrt. nee, das Bessere nicht. Die laufen schon. Aber ich sage denen dann immer, ruf mich mal morgen früh an, wenn du auf dem Toilette sitzt und nicht mehr hochkommst vor Muskelkater. Also da ist wirklich Muskeln beansprucht, die du sonst nicht beanspruchst. Ne? Das ist das Problem dann dabei. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir hier unseren Gast. Und ja. Dankeschön, Gut, hat Ingo, mich dafür. gefreut, ja. Ja, uns auch. Und ich hoffe, vielleicht hören wir uns sogar nochmal, ja? Oder wir sehen uns mal. Ja. Ja, wollte ich ja gerade sagen, oder? Wir sehen uns. Ja, jetzt seid ihr ja reif. Okay. Okay, dann Ja. bis dann, Ingo. bis dann. Tschüssi. Bis dann, Ciao. tschüss. Sollen wir noch was zum Canicross erzählen? Oder machen wir einfach weiter mit dem nächsten Thema? Thomas? Ja, was, ich meine, ich habe alles erzählt, Haben wir alles erzählt, Der ne? Fachmann ist eh weg. Genau, Genau. also wir bleiben nur staunend zurück und ja, sind, denke ich, schwer beeindruckt, dass man unter 12 Minuten auf 5 Kilometer laufen kann. Das auf jeden Fall, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, 2,15 pro Kilometer zu laufen. Das kann ich mir. Weil, wie gesagt, Also. selbst wenn du das vom Speed her hinbekommst, allein die Ja. Koordination, weißt du, Ja. selbst auf einer Straße stelle ich mir das schon hart vor und dann durchs Gelände, also Ja. das Wahnsinn. Das ist dann quasi so wie auf dem Laufband, ne? Also das ist ja nicht so, dass du jetzt einfach so irgendwie lockerer machen kannst. Das musst du dann irgendwie durchziehen, ne? Ja, genau. da kannst du jetzt irgendwie nicht sagen, okay, ich werde jetzt mal ein bisschen langsamer, ne? Also da, so wie er sagt, ne? Also das ist schon irgendwo auch so eine mentale Geschichte auch, ne? Sich da wirklich da durchquälen zu können und da jetzt irgendwie nicht langsamer werden. Schon, wow, schon echt Hut ab, krass. Aber ich muss sagen, sehr interessantes Thema. Also das, ja, wie ich schon gesagt habe, bis vor ein, zwei Wochen wusste ich noch überhaupt nichts davon, dass es das überhaupt gibt. Ja, mich also, kannst du auch dazu zählen. Hast ja. du auch vor ein, zwei Wochen, als du es hier angebracht hast bei uns im Chat hast, habe ich noch gar nichts davon gehört. Ich wusste zwar, dass Leute mit Hunden durch den Wald laufen, aber eher so nebenher trotten und nicht, dass man hier. Ja, ja, aber das ist ja ein ganz anderer Sport. Krasse Zeiten da rausläuft. Also echt schon sehr interessant. Aber ich muss auch sagen, was ich mir so gedacht habe, er hat ja erwähnt, dass es sehr viele gibt, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der so an mir vorbeigepäzt ist mit dem Hund. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Also als ich noch in Remscheid gewohnt habe zu der Zeit, was schon lange her ist, und da hatten wir jemand, wir hatten da so eine Sonntagslaufgruppe und da war jemand dabei, der hatte, ich habe mir jetzt gerade so auf Google so die Canicross-Ausrüstung und mal ein paar Bilder angeguckt und genau dieses Geschirr und das alles, das hatte er auch, ob das jetzt damals Canicross war, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist er auch mit dem Hund gelaufen und der ist auch nicht langsam gewesen. Der ist jetzt keine 2,15 gelaufen auf Kilometer, aber die waren schon recht flott. Vielleicht war es ja der Ingo dabei. Ja, ja das ist auf jeden Fall. Von flotten Hunden zu flotten Läufern, würde ich sagen. Zu flotten, etwas langsameren Läufern beim Frankfurt Marathon, bei dem wir mit mit der Lisa und mit dem Daniel eine Staffel gebildet haben. Lukas, wie waren deine Eindrücke vom Marathon, außer dass es schweinekalt war? Ja, also ganz zu Anfang können wir mal kurz anfangen. Wir haben, ja, keine Ahnung, am Anfang des Jahres mit den Jungs von Laufen Liebe Erdnussbutter wollten wir gerne eine Staffel zusammen machen. War so ein bisschen, habe ich das so ein bisschen forciert, weil ich das gerne machen wollte. Dass halt der Niklas dann quasi ausfällt, beziehungsweise verletzt ausfällt. Verletzungsbedingt. Ja, kann natürlich, ja, steckt man halt nicht drin, ist halt so leider. Deswegen hat Daniel dann jemanden gesucht, und das war dann die Lisa, die sich bereit erklärt hat, mit uns zu laufen. Die wird sich auch später nochmal zu Wort melden, aber jetzt erstmal würde ich sagen, gebe ich ab an Adrian, der sein Teil, da er der erste Starter war, also die Reihenfolge war Adrian, Lisa, ich und Daniel. Erzähl einfach mal, wie es bei deinem Lauf war und wie so die Slalomstangen vor dir waren. Ja, also der Wettkampf morgen, also wie schon erwähnt, ne, also es war wirklich sehr, sehr windig und sehr kalt, und da muss ich wirklich noch dazu erwähnen, dass jeder Frankfurt-Marathon-Finisher wirklich meinen Respekt verdient hat, bei den Temperaturen da den Marathon gelaufen zu sein. Also es war schon wirklich sehr unangenehm, fand ich. Und ich bin ja nur 13 Kilometer gelaufen, den ersten Teil, also ja, aber ja, das war ja also, auch, fast 13, gell? Das war aber auch schon die zweitlängste Distanz. Und das hat sich auch ein bisschen verändert von den Distanzen her. Ja, also wobei, zum Vorjahr war es die gleiche. Okay. Das hat sich, das war ja vor 2 Jahren, war es jetzt irgendwie, oder vor 3 Jahren war es noch ein bisschen anders, aber zum Vorjahr war das die gleiche Strecke und gleiche Wechselpunkt. Das hat gepasst. Ich habe mir so einen 4,30er-Schnitt vorgenommen ungefähr. Ich bin jetzt quasi so in meine Off-Season, habe jetzt nicht allzu viel trainiert, aber die Pace ging überraschend gut. Das Problem bei der ersten, für den ersten Läufer, sage ich mal, ist ja so ein bisschen, dass der irgendwann auf die ganz, ganz langsam aufläuft, auf die, 5 Stunden und noch langsamer Läufer, wo ich jedes Jahr aufs Neue mitbekomme, dass die Staffelläufer nicht mögen. Also ich jedes Mal, wenn ich die erste Staffel, also ersten Part laufe, dann kriegt man irgendwie geschimpft, also oder irgendein Spruch gedrückt oder irgendwas ist immer, wobei ich mir wirklich, muss schon wirklich sagen, dass ich habe mir wirklich Mühe gegeben, gar keinen irgendwie anzurempeln oder jetzt zu schneiden oder sonstiges, weil es ist schon ätzend, aber nichtsdestotrotz würde dann gerufen, so von wegen, könnt ihr nicht auf der linken Seite laufen, da habt ihr viel Platz und immer diese Staffel und ja, also das ist irgendwie jedes Jahr aufs Neue. Ja, ansonsten, das war recht kurzweilig, wie gesagt, der 4,30er-Schnitt ging relativ gut. Hier und da, wo ich jetzt irgendwie so ums Hochhaus, sag ich mal, um die Ecke kam, kam da wirklich mal so eine Böe von vorne, wo man jetzt irgendwie von 4,30 auf einmal bei 4,50 oder 5 war, weil man quasi so gegen den Wind so angekämpft hat. Ja, aber ansonsten alles in allem. Ja, war recht, ging recht gut. Das hat mich gefreut. Und ja, die Staffelübergabe an die Lisa hat super geklappt. Sie hat sich schon von Weitem bemerkbar gemacht. Und ja, die Chipübergabe, das ging ja innerhalb von Sekunden. Und ja, dann ist die Lisa schon los. Und dann stand zu meiner Überraschung der Daniel da mit der Maria. Hab damit nicht gerechnet. Aber ja, habe mich gefreut, die zu sehen. Die haben mich dann auch mal zur U-Bahn begleitet und sind dann ja quasi zum letzten Wechselpunkt, weil der Daniel ja die letzte Strecke läuft oder gelaufen ist. Und ja, der hatte da schon auch so ein bisschen Abenteuer damit, aber da kann der Lukas noch ein bisschen was zu erzählen, weil ihn das ja mehr betrifft. Ja, und dann war die Lisa dran. Und ja, jetzt würde ich sagen, Mats ab. So, liebe Freunde des Wechselzone-Universums, mein Name ist Lisa und ich hatte die Ehre, bei der Laufen Liebe Wechselzone-Staffel beim Frankfurt-Marathon den guten Niklas zu ersetzen, der ja krankheitsbedingt leider nicht starten konnte. Adrian und Lukas haben mich dann gefragt, ob ich euch vielleicht ein bisschen was erzählen kann, wie das Wochenende so für mich war, beziehungsweise der Sonntag selbst. Ja, erstmal war es schweinekalt. Wer das Ganze ein bisschen verfolgt hat, weiß auch, dass wir ziemlich viel gefroren haben. Ich war total aufgeregt, weil ich ja wusste, dass ich mit relativ guten Läufern starte, die auch jenseits meiner Geschwindigkeitswelten unterwegs sind. Wir haben uns dann vorher so ein bisschen abgesprochen, wer zu welcher Uhrzeit startet, beziehungsweise welche Pace anstrebt. Ja, und dann haben wir uns da dann getroffen und naja, beziehungsweise nicht getroffen, weil wir waren organisatorisch, ist nicht unbedingt unsere Meisterleistung gewesen an dem Wochenende, aber es hat zum Schluss ja dann alles funktioniert. Ich wurde, weil es meine erste Staffel war, eingewiesen, wie das Ganze mit dem Wechsel von den Chips funktioniert, wann und wo ich auftauchen muss. Da an dem Wochenende das mit den Bahnen auch nicht so ganz geklappt hat, weil irgendwo in Frankfurt ein Feuerwehreinsatz war und deswegen Bahnen ausgefallen sind und wir dann teilweise auch ein bisschen Probleme hatten, unsere Wechselzonen rechtzeitig zu erreichen. Besonders Daniel, der glaubt direkt aus der Bahn auf die Strecke gesprungen ist. Genau, ich durfte dann als zweite starten, wurde dann von Lukas Löst, genau, abgelöst. Meine angeschlagene Pace konnte ich leider nicht halten. Ich habe sie ein bisschen pulverisiert. Ich bin irgendwie einfach über die Strecke geflogen und dadurch, dass man eben die ganzen Marathonläufe überholt, keine Ahnung, konnte man da richtig durchfliegen. Das hat das Ego richtig gepusht. Auch wenn Kudos an die ganzen Marathonläufer, natürlich habt ihr wesentlich mehr an dem Wochenende geschafft. Ich kam dann an meiner Wechselzone, das war dann ganz lustig. Ich habe dann nach meiner Nummer geschrien. Wir hatten die Startnummer 121 und Lukas, der mit meiner Schwester dort gewartet hat, hat irgendwie noch nicht mit mir gerechnet gehabt. Und ja, dementsprechend ist ein bisschen ein Time-Lag entstanden zwischen ja, meiner Ankunft und dem Wechsel. Aber es hat dann trotzdem noch funktioniert. Ich war danach ungemein stolz und es hat mir auch tierisch Spaß gemacht. Also jeder, der in letzter Zeit mit mir reden musste, kann bestätigen, dass ich hauptsächlich von dem Wochenende erzählt habe. Ja, also mir hat es ungemein viel Spaß gemacht und ich kann es auch jedem empfehlen, der sich noch keinen Marathon zutraut. Schnappt euch ein paar Leute und nehmt an so einer Staffel teil. Es ist ein ungemein cooles Erlebnis und ich habe mich auch mit den Jungs total wohlgefühlt. Die haben mich instruiert und haben mir das Ganze erklärt, wie das funktioniert. Und ja, also es wird wahrscheinlich nicht meine letzte Staffel gewesen sein. Mit der Hoffnung, dass es halt das nächste Mal eventuell ein bisschen wärmer ist. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt nicht zu lang geworden. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja, Dankeschön, Lisa, dafür. Sehr nett. Und ich muss dazu sagen, auch sehr cool, weil das sehr kurzfristig war, dass ich sie nochmal angeschrieben hatte. Tausend Dank dafür, dass du das noch so kurzfristig hinbekommen hast. Ja, wie Lisa schon erwähnt hatte, war ich auf ihr Ankommen nicht vorbereitet gewesen. Wie sie auch schon erwähnt hatte, ich war mit ihrer Schwester dort am zweiten Wechselpunkt. Also ihre Schwester kam mit mir, weil sie ja natürlich mit ihr dann wieder zurück wollte und sie hatte ihre Sachen. Ja, das war natürlich nach dem Rennen sehr kalt, dass man dann sich sehr gerne in warme Klamotten oder zumindest längere Klamotten, als man mitgelaufen ist, reingemuckelt hätte. Und sie haben dann halt meinen Rucksack mitgenommen. Die Ansage war halt, dass sie so 40 Minuten brauchen wollte. Wie du auch schon sagte, hat sie ja nur 30 gebraucht. Deswegen stand ich da und ich habe auf die Uhr geguckt. Da habe mich Gott sei Dank gerade fertig gemacht gehabt. Schuhe zugebunden. Ich hatte eigentlich nur noch meinen langen Pulli an. Und hatte gerade so mit der Schwester von der Lisa noch, haben uns beratschlagt, wie wir das mit den Taschen machen, weil sie wollte nach vorne gehen und gucken, wann sie kommt. Und wollte noch meinen Pulli in den Rucksack tun, wollte mich aber vorher noch warm laufen und dann stand sie auf einmal da und hat gewunken. Und dann habe ich schnell den Pulli ausgezogen und bin losgelaufen. Die Wechselübergabe ging dann eigentlich recht fix. Hab ihr noch gesagt, warst aber schnell unterwegs, sagst du, ja, das war super. Und ja, dann bin ich halt schon losgelaufen. Recht schnell angelaufen, muss ich sagen. Ich war gerade total verdutzt, dass es halt schon, war richtig überrumpelt und konnte mich auch gar nicht warm laufen. Habe so die ersten 3 Kilometer jeweils 4:07er Schnitt gehalten und das ging dann eigentlich ganz gut weiter, bis dann irgendwann so der Wind gedreht hat und da gibt es ja diese eine Steigung, wo man auf die Bundesstraße läuft, das ist man kann sich das vorstellen, als würde man auf die Autobahn auffahren, nur mit halt einem leichten Berg und dann läuft man halt noch über die Brücke und dann geht es erst die Kuppe wieder runter. Und da hatte ich leider ein bisschen Zeit verloren, sag ich mal, aber gut, im Endeffekt hatte ich einen 4:12er Schnitt. Und dann läuft man halt auf die Wechselzone 3 zu, wo man dann quasi abbiegt und wie so einen kleinen Fußballplatz oder so läuft, weiß ich nicht, so ein Aschenplatz, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Und unterwegs hatte ich mir schon überlegt, weil mich die Nachricht kurz vor dem Wechsel erreicht hatte, dass es Probleme gibt und jede Menge Bahnausfälle. Was mache ich denn, wenn denn Daniel da jetzt nicht steht? Und da habe ich gesagt, na, okay, wenn er halt da nicht steht, dann watzt er erstmal. Mal gucken, was passiert. Und wir hatten ja die 1 und 21 und die Startblöcke sind ja von 0 bis 100, von 100 bis 200 und so weiter. Also waren wir im zweiten Block. Und ich laufte so auf zu. Der Block war eigentlich fast leer, bis auf 2 Leute. Und von der Seite kam auf einmal der Daniel da rein. Und dann haben wir halt gewechselt, haben nochmal hier viel Glück gewünscht und dass wir auf einem guten Kurs sind. Vielleicht schaffen wir sogar die 3, hätte ich noch so leichte Hoffnung gehabt. auf jeden Fall. Hatte ich mich dann so ein bisschen mit der Maria unterhalten und Daniel sagte auch schon beim Wechseln, dass er gerade erst angekommen ist, also vor 2 Minuten. Also er ist quasi aus der U-Bahn raus und hat einen Sprint bis zu der Wechselzone hingelegt, weil er eigentlich recht spät dran war und er hat schon erwähnt, dass er ein Rad sich irgendwo klauen wollte oder ausleihen wollte, weiß nicht, wie er das definieren wollte. Um dann noch in die Wechselzone zu kommen, aber es ist ja alles gut gegangen. Wie gesagt, ich hatte mir selber schon Gedanken gemacht, was ich mache. Ich hätte zuerst mal gewartet und keine Ahnung, wenn nach 10 Minuten nichts passiert wäre oder so, wäre ich einfach wahrscheinlich weitergelaufen, ja, keine Ahnung. Ist ja alles gut gegangen. Ja, und ich würde sagen, Leider kann ich jetzt nicht an Daniel abgeben, aber er wird in seinem Podcast, den wir hier gerne mal verweisen, bei Laufen Liebe Erdnussbutter auch darüber erzählen, wie es für ihn war, gehe ich fest davon aus. Ja, ja, das machen die. Genau, und deswegen, ja, hört da rein, wenn ihr den letzten Part quasi von uns, von unserer Staffel hören wollt. Wir können halt hier nochmal dann halt schon mal die Bombe platzen lassen, dass wir eine 3:06 gelaufen sind, was eigentlich eine coole Zeit ist, und wir sind 18. geworden, habe ich gesehen, in der Staffel. Genau, wobei man auch dazu zu Daniel sagen kann, dass der seine 13 Kilometer, weil der hatte rund 13 Kilometer zu laufen, in 3,57er Schnitt gelaufen ist. Also schon sehr flott. Der war gut unterwegs, ist auch momentan gut im Training. Ja. Der hat ja nochmal den einen oder anderen Wettkampf dieses Jahr. Und ja, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Ja, und war ich auch sehr überrascht. Die Endzeit hast du genannt. Ja, war ich auch sehr überrascht. Da eine recht krasse Zeit, was er da abgelaufen hat. Ja, leider von meiner Sicht aus, du warst ja schon wieder beim Ziel. Wir hatten es einfach nicht mehr geschafft. Der Niklas war ja da, hat ja die Franzi unterstützt. Und wir hatten uns dann irgendwann auf dem Weg, als ich mit der Maria Richtung S-Bahn gegangen sind, haben wir uns dann quasi getroffen. Und dann kam eigentlich auch schon 10 Minuten später, also da war ja die Franzi schon im Kommen. Da haben wir da halt nochmal kurz gewartet. Dann hat die Bahn ewig gedauert, bis sie dann kam. Dann mussten wir in eine U-Bahn umsteigen. Und bis wir beim Ziel waren, war der Daniel halt schon drin. Ja, und das, also von daher, da hatte ich leider nicht das Glück, dann quasi vor Ort zu sein. Aber wir haben uns ja dann dort getroffen. Ja, es war, ja, war ein schöner Tag. Ein sehr kalter Tag. Ich glaube, da hat jeder gefroren. Also ich meine, nach dem Rennen, da hat meine Lunge gebrannt. Das hat mir richtig weh. Ja, das war echt schon schweinekalt da. Das muss man schon sagen. Ja. So viel zum Frankfurter Marathon. Genau, und auf jeden Fall hier aus der Wechselzone fetten Glückwunsch an alle, die da ins Ziel gekommen sind, an dem kalten, sehr kalten, windigen Tag in Frankfurt. Es sind auch einige aus dem Wechselzone Strava Club dort mit vorne Partie gewesen. Ich glaube, sie alle aufzuzählen wäre jetzt, glaube ich, zu viel des Guten, weil es waren wirklich sehr, sehr viele richtig Leute. Richtig viele, ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Also. Wir haben auch sehr viele getroffen. Ich habe auch den einen oder anderen jetzt in die Festhalle einlaufen sehen, wo ich jetzt gar nicht gewusst habe, dass er mit von der Partie ist. Wie zum Beispiel? Den man so vom Sehen kennt. Wie zum Beispiel der Marcel. Genau. Genau, weil da habe ich wusste, dass der, ich meine, ich wusste, dass er den laufen soll, aber da total vergessen. Also da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und dann auf einmal sehe ich den in die Festhalle einlaufen. Der ist am Ende eine 2:57 gelaufen, also der eine richtig krasse Zeit gerockt. Und ich bin auch neidisch, aber auch fetten Glückwunsch aus der Wechselzone an Marcel, der momentan, glaube ich, übelst gut drauf ist. Ja. Ja. Ja. Gerade bei dem Wetter, also vielleicht hat sie sogar angespornt, bei dem Wetter nochmal ruhig Gas zu geben. Wir haben ja den Marcel beim Vulkantrail ja getroffen. Da war der ja auch, da ist ja auch den Marathon gelaufen beim Vulkantrail in Schotten, und da habe ich ja im Zielbereich zu ihm gesagt, ah, das wird doch eine Sub 3 in Frankfurt, und da sagte er, ja, ich weiß nicht, schauen wir mal, wie man da so typischerweise immer sagt, aber so wie der bis dahin unterwegs war, ja, war das schon recht klar, dass der da auch in Frankfurt rockt. Ja, also wie gesagt, ne, von uns fetten Glückwunsch an alle. Ja, ich möchte halt nochmal den Jürgen Braun hier erwähnen, der, wie wir schon öfters gesagt haben, uns eine Mail geschickt hat und darauf hingewiesen hat, dass er beim Frankfurter Marathon gelaufen ist, und er ist, hat sein Ziel erreicht mit einer Sub 3, Sub 3:30, Entschuldigung. Und wer das gerne hören würde, kann sich gerne nochmal bei Wechselzone Podcast @gmail, kann da gerne seine Ergebnisse uns schicken, dann werden wir das auf jeden Fall hier erwähnen. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Frankfurter Marathon. Ja, vielleicht, ich meine, ich finde es immer, also so Staffel an sich ist ja immer mal eine nette Abwechslung, muss man sagen. Man erlebt da dann doch ganz, ganz andere Sachen, und das hat dann immer seine eigenen Sachen, die auch schiefgehen können dabei, wie du jetzt sagst, mit der, dass die Lisa da auf einmal so schnell gelaufen ist, und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass in der nächsten Wechselzone keiner mehr steht und auf einen wartet. Ne? Ja, also man ist ja, man, also wir hatten ja im Vorfeld auch mal ein bisschen so die Pace zumindest mal durchgegeben, und die Lisa, wie sie auch schon im Einspieler sagte, hat da so ein bisschen große Augen bekommen und dachte, ja, hier, und ein bisschen kleiner gemacht, als sie war, also für die Leistung, die sie da gebracht hat bei dem Wetter. Und man muss natürlich auch sagen, man ist nur am Überholen. Ja. Also man ist wirklich ständig. Ja. Weil man läuft halt, ich habe irgendwann bei Kilometer, ja kurz am Halbmarathon war das, da habe ich die 4 Stunden Pacer überholt, ne? Und da war eine Riesentraube von Leuten da und man läuft halt auch wirklich in den Kurven immer außen, man nimmt quasi den längeren Weg, weil du einfach innen gar nicht laufen kannst, ne? Und aber man nimmt so ein Rennen ganz anders wahr dann. Ja, auf jeden Fall. Also ja, ist, ja, total. Ist, ja. Ist wirklich was anderes, weil ja, die Läufer sind halt noch länger unterwegs und die, ja, wie jetzt die Staffler, die sind halt quasi im Vollsprint. Aber also, ich kann dir sagen, ja, erzähl doch was. Ja. Nee, dieser Moment, wenn du als Läufer dann ankommst und dein Staffelpartner ist nicht da, der ist schon ziemlich krass. Das ist mir auch mal passiert, allerdings in einem Triathlon. Da war ich Radfahrer und das war, glaube ich, eine olympische Distanz, also 40 Kilometer Radfahren. Da hatte die Freundin, die danach laufen sollte, gefragt, wie lange brauchst du denn? Ich sage, ja, 1 Stunde ungefähr. Und was wir aber dann nicht wussten, die Radstrecke, da gab es eine Baustelle und die war irgendwie 5 oder 6 Kilometer kürzer. Dementsprechend war ich dann auch früher in der Wechselzone und da war dann keiner. Ja. Und dann kommst du da an, bist wirklich Puls 180 und dann siehst du keinen. Und dann überlegst du, was sollst du denn jetzt machen? Und dann ist man echt so verwirrt. Das Blöde ist, du kannst ja noch nicht mal weiterlaufen, weil du ja keine Laufschuhe hast. Und dass der Lukas hätte, wäre der Daniel irgendwo wirklich stecken geblieben und gar nicht mehr vorwärts oder zum Wechselpunkt gekommen, dann hätte der Lukas tatsächlich weiterlaufen können. Ne? Die Möglichkeit gäbe es vielleicht, ja, aber das geht ja beim Triathlon gar nicht. Ich war ja noch so weise und habe mein Handy auch eingepackt gehabt. Also ich hatte das dabei gehabt. Von daher hätte ich ja auch, weiß ich, Daniel mal anrufen können, ob er noch kommt oder ob ich weiterlaufen soll. Da ging es ja noch, aber gut. Ich hatte mir jetzt gerade gesagt, wo du das erzählt hast mit dem Rad, dann musst du auf jeden Fall mal noch die Viertelstunde oder was du jetzt schneller gewesen bist, warten, bis spätestens dann wäre sie ja gekommen. Oder wie ging es denn weiter? Ja, aber es ist schon stressig. Also das ist schon eine Stresssituation. Nee, also die hatte sich dann irgendwo, die war schon in der Wechselzone, nur an der anderen Ecke und hatte sich da noch ein bisschen warm gelaufen. Also das fühlt sich ja dann immer an, als würdest du da minutenlang rumstehen. Aber ich glaube, am Ende des Tages hatte sie mich irgendwie nach 30 oder 40 Sekunden gesehen und kam dann auch angelaufen. Aber wie gesagt, mein Gesicht hätte ich gerne gesehen in dem Moment. Aber das ist halt bei der Staffel so auch, man ist ja selber noch ganz anders dabei, weil man ja nicht nur für sich läuft, man läuft ja auch für die anderen ein bisschen mit und kann man immer nur jedem empfehlen, auch mal eine Staffel zwischendurch zu machen. Ja, ja, Thomas, wärst du nächstes Jahr nicht in Rot alleine am Start, hätten wir da was mal, ne, so in die Richtung gehen können, weil ich habe ja schon einige Staffeln gemacht, ne, und was weiß ich, Marathon, Kurztriathlons und Langtriathlons und Rot-Staffel, also ich meine, Rot an sich ist ja super, ne, aber die Staffel dort hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil du Rot einfach noch ein bisschen entspannter erlebst, ne, so selbst, ne, und weil du ja noch quasi eine Disziplin machst, und wie gesagt, das Ganze drumherum einfach in Rot super ist, ne, das ist ja wirklich, das macht wirklich Spaß da unten. Ja. Aber vielleicht mal für irgendwann mal. Mhm. Gut. Das zu dem Thema. Ein Thema hätten wir noch. Und zwar am gleichen Wochenende wie der Frankfurt-Marathon. Fand auch die Xterra, also Cross-Triathlon-Weltmeisterschaft, auf Maui statt. Und wir haben jetzt in der letzten Episode schon ein bisschen dazu erzählt und ich würde ja gerne was oder wir gerne was zu dem Rennen an sich erzählen. Also im Vorfeld muss man sagen, es hat wirklich sehr viel geregnet auf Maui, so dass die Radstrecke und die Laufstrecke einfach nur matschig und glitschig waren, damit halt die Bedienung auch ziemlich hart. Das spiegelt sich dann auch in den Endzeiten wieder. Also ich glaube jetzt, die diesjährige Endzeit von 2:52 ist, glaube ich, 20 bis 25 Minuten langsamer als die vom letzten Jahr. Also sowas um den Dreh, so um die 20 Minuten meine ich. Es gab dementsprechend halt sehr viele Stürze, sehr viele Verletzte, also wirklich ein hammerhartes Rennen, das am Ende der aus Costa Rica stammende Rom Ackerson gewonnen hat. Sehr überraschend, muss ich sagen. Also Rom Ackerson war ja in den letzten Jahren schon immer wieder mal Top 10, aber ich glaube, so über den 8. Platz ist er noch nicht rausgekommen. hat da wirklich einen Sahnetag gehabt und hat eine sehr gute Bikezeit von 1,42 auf den 32 Kilometern. Die Radstrecke wurde auch etwas verkürzt aufgrund der Verhältnisse. Und er ging hier als Zweiter auf die Laufstrecke. Erster war eigentlich einer der Mitfavoriten auf den Titel, der Spanier Ruben Ruzafa, der aber dann auf der Laufstrecke doch sehr viele Läufer noch, nochmal drei Stück vorbeiziehen lassen musste. Und ist am Ende Vierter geworden. Zweiter ist der Bradley Wise, der Weltmeister vom letzten Jahr, der das Rennen letztes Jahr gewonnen hat, ist als Zweiter reingekommen, gute zwei Minuten nach Rom Eccleston. Und Dritter, der aus Neuseeland stammt, der Sam Osborne, kam dann auch nochmal in 2,54, auch nochmal eine gute Minute später. Ich würde gerne noch auf die deutschen Age-Grouper eingehen und da in Speziellen auf den Jonas Held und den Fabian Klicks. Und zwar Jonas Held war ja, glaube ich, 2016 war der in seiner Altersklasse der Vize-Weltmeister, ist Zweiter geworden, war auch dieses Jahr sehr gut dabei, ist, glaube ich, auf dem Fahrrad auf Platz 3 liegend vom Fahrrad gestürzt, aufs Knie gefallen und konnte nach seinen Aussagen nur noch mit quasi einbeinig dann in die Wechselzone rollen und nur noch humpelnd weiterlaufen. Irgendwann ging das wohl auch nicht mehr so gut, sodass der Fabian Klicks, der von hinten kam, ihm die letzten Kilometer bis zum Ziel geholfen hat. Also der hat ihn unterstützt und die sind dann, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es noch waren oder ob es nur noch ein Kilometer war oder zwei, auf jeden Fall hat er ihm mal seine Hilfe angeboten und quasi dann auf eine bessere Platzierung für sich dann verzichtet. Also finde ich wirklich schon sehr bemerkenswert, spiegelt aber auch so ein bisschen Xterra Spirit wieder. Finde ich eine ganz coole Geschichte. Jonas Held ist dann am Ende 16. in seine Altersklasse geworden in 4 Stunden 47 und der Fabian Klicks 24. in auch 4:47, weil sie ja zusammen eingelaufen sind. Ja, also ja. Ich finde sehr coole Geschichte von den beiden. Ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar habe ich hier das mir so einen Bericht durchgelesen und dann da steht Kona Xterra Double. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Ja, und zwar ist das, oder Thomas, willst du was dazu erzählen? Oder Thomas? Ja, die Ergebnisse dazu habe ich nicht, aber im Prinzip ja, ist es... Ja, zu Ergebnissen kann ich was sagen. Es reicht, wenn du so ein bisschen erzählst, was ein Kona Double ist. Ja, im Grunde ist das also eine Wertung für Triathleten, die halt in Kona bei der Ironman WM gestartet sind und bei der Xterra WM, die ja eigentlich in der Regel immer, ich glaube, mit einer Woche oder zwei Wochen Versatz stattfindet. Ja. Zwei Wochen Versatz, genau. Ja. Die sind halt immer so terminiert, dass es immer passt. Und da gibt es halt immer eine Gesamtwertung, wo zum Beispiel auch Sebastian Kienle immer ganz oft mit dabei ist oder Ben Hoffman. Ja, und eigentlich eine ganz lustige Sache. Da versucht man dann so den besten Overall-Triathleten zu finden. Genau. Da waren ja auch so in der Vergangenheit so wirklich Spitzenathleten, ne? Ja, wie du sagst, ne? Ben Hoffman, auch Braden Curry oder früher auch Peter Reed, ne? Der war ja auch regelmäßig, auch bei Xterras hat auch, glaube ich, die Double-Wertung gewonnen. Dieses Jahr hat das ein Age-Grouper gewonnen. Und zwar ein Deutscher, der Nico Seiter. Der hat als Neunter in seiner Altersklasse M25 und 29 das Rennen in 3,41 auf Xterra beendet, wie gesagt Platz 9 in seiner Altersklasse und in beim Ironman auf Hawaii, lasst mich nicht lügen, war der irgendwie in 9 und ein paar zerquetschte ins Ziel gekommen. Lag vor dem Xterra, so in diese Double-Wertung, lag er da, glaube ich, auf Platz 3 oder Platz 4 und hat sich dann am Ende doch den Double gesichert. Ja, auf jeden Fall ist auch cool. Ja, interessantes Event auch. Also ich sag mal so, wenn der Patrick Lange da starten würde, hätte er sozusagen einen gewissen Vorteil, weil er ja als erstes einen Ironman gewonnen hat. um die Gesamtwertung zu gewinnen. Ja, aber beim Xterra müsste er natürlich ziemlich hart auf dem Mountainbike Fahrrad fahren. Das stimmt. Gerade da, ne? Und, also ich habe ja bei Facebook mal das Video von diesem Jahr verlinkt und man braucht sich das wirklich oder man sollte sich das mal wirklich angucken. Also die Fahrräder, der Jonas hat mal bei Instagram, ich verfolge den beim Instagram und da hat er geschrieben, dass er nach 2 Kilometern war seine Schaltung so voller Schlamm, dass der gar nicht mehr schalten konnte. Ja, und das ging ständig so, die ganze Zeit. Du siehst ja auch in den Videos, dass die Leute alle naselang stehen bleiben mussten, um das Fahrrad zu säubern, weil das war teilweise wirklich knöcheltief, voller Schlamm. Ja. Ja, was ich bei Xterra immer ganz lustig finde, man kriegt ja oft mit, dass, sag ich mal, so die Leute, die den klassischen Triathlon machen, weil sie nicht Ironman oder halt auf der Straße mit Rennrad, dass die halt gerne mal so einen Cross-Triathlon machen, um ein bisschen Spaß zu haben. Man kriegt aber, also da wird dann Xterra eigentlich sehr, sehr positiv gesehen. Bei den Xterra-Leuten bezeichnet man dann so die Ironman-Athleten eher als die dunkle Seite der Macht. Ja. Das ist immer so eine ganz lustige Wahrnehmung, finde ich, von dem Ganzen. Ja, und, das stimmt. Wo du die Fernsehübertragung ansprichst, also da muss man vielleicht noch so ein, zwei Sätze zu sagen. Ich meine, auf der einen Seite ist natürlich gut, dass die eine Live-Übertragung machen, aber ich war wirklich guter Dinge, mir das anzugucken, aber da muss man wirklich schon Hardcore-Fan sein, also weil die haben teilweise dann gerade auf dem Rad an einen Berg eine Kamera gestellt, wo dann die Leute vorbeigefahren sind oder eben halt auch minutenlang keiner vorbeigefahren ist. Das war schon hart zu gucken. Ja, das stimmt. Ne? Also ist natürlich zum einen schwierig, ne? Weil das jetzt in so einem dichten Wald, Tropenwald irgendwo stattfindet, wo sie wahrscheinlich da nur an bestimmten Punkten irgendwie Bilder kriegen. Oder später haben sie ja mit der Drohne von oben auch noch ein paar Bilder gesendet, die ich sehr spektakulär fand. Aber so eine Übertragung wie jetzt beim Ironman, ja, ist da, glaube ich, nicht möglich. Auch beim Laufen ist es ja auch nicht anders. Ne? Da laufen sie ja auch komplett im Wald und es ist halt sehr schwierig. Ne? Und da stellen sie einfach die Kameras an bestimmten Punkten, wenn sie mal kurz aus dem Wald rauskommen oder irgendwo am Berg sind. Finde ich auch sehr schade, aber ich glaube, es ist auch sehr unheimlich schwer, so Zwischenzeiten oder sowas zu bekommen. Ja. Ne? Also das könnte man ja mit Checkpoints lösen irgendwie. Genau, also da muss ich sagen, ja, da steckt das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Was das angeht, da gab es halt so diese 2 Kommentatoren, die da ein bisschen was durchgegeben haben, aber ja, das, vielleicht brauchen die noch ein bisschen, um das jetzt ein bisschen professioneller zu gestalten. Ja, ich kann mir vorstellen, wie du sagtest, mit den Drohnen da das zu filmen, das könnte so das einzige probate Mittel werden, weil, also, du kannst ja nicht da irgendwie mit dem Fahrrad hinterherfahren oder du bräuchtest ja schon eine Crossmaschine, um überhaupt da durch den Schlamm zu kommen und so. Also, stelle ich mir schon sehr schwierig vor, das überhaupt hinzubekommen. Aber ja, ich denke mal, mit fortschreitender Technik werden die schon irgendwie ein Mittel finden, da halbwegs. Ja, wobei, ich habe ja auch dieses Jahr im Januar das Cape Epic verfolgt, ne? Ist ja auch ein Mountainbike-Rennen in Südafrika, wo man auch durch dichte Wälder fährt und da haben sie nämlich das so gelöst, dass die auf bestimmten Trails und so über 1, 2, 3 Kilometer ein E-Bike-Fahrer, der auch ehemaliger Profifahrer, der auch natürlich auch dementsprechend das Rad gut beherrscht, dahinterher geschickt. Und der ist einfach so diesen Trail mitgefahren oder eine bestimmte Strecke mitgefahren. Alles andere, ne, dann da gab es auch Hubschrauber und so weiter, also das ist schon sehr professionell. Aber gerade so in den Wäldern, da ist halt jemand ich meine, war das eine Helmkamera oder so ein Brustgurt und der hatte die Kamera auf dem Brustgurt und der ist da auf dem E-Bike hinterher. Und die Bilder fand ich auch sehr spektakulär. Mhm. Ja. Könnte es vielleicht so lösen wie in der Formel 1, dass man irgendwie so ein Cockpit-Ansicht hatte oder sowas, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber ja, wie gesagt, ist halt auch nicht so leicht, das gescheit hinzubekommen. Ja. Dafür schneiden die immer im Nachhinein dann sehr schöne Videos zusammen. Ja, habt ihr das Video gesehen, das Highlight-Video? Habt ihr euch alles angeguckt? Also ich schon. Ja. War schon sehr cool, fand ich. Also, ja, klar, ist halt auch sehr interessant und auch, sag ich mal, die Gegend nicht gerade schlecht anzuschauen. Ja, das stimmt, ja. Ja, kurz noch zum Frauenrennen. Dort fehlte ja die letztjährige Gewinnerin Flora Duffy, die aufgrund einer Verletzung nicht am Start sein könnte. Und gewonnen hat das Rennen Leslie Patterson aus Schottland, die mittlerweile aber jetzt schon seit mehreren Jahren in San Diego lebt. Ja, sie hat wirklich eine starke Leistung gezeigt, fuhr mit Abstand beste Radzeit und konnte das Rennen quasi ungehindert nach Hause bringen. In einer Endzeit von 3 Stunden 29.08 vor der Mexikanerin Michelle Flippo und der Neuseeländerin Leslie Orchard. Ja, das zum Xterra. Das dazu. Somit wären wir, glaube ich, an Ende unserer Episode. Ja. Es sei denn, ihr habt noch was. Von meiner Seite aus nicht. Ja, ich habe noch, ja, eine Produktempfehlung. Den Hund sowieso. Nein, ich habe diese Woche, es gibt von, ich weiß nicht, ihr kennt ja Cliff Bar als Energy, ist ja kein Gel, ist ein Energieriegel, weil viele ja immer so auf der Suche sind nach irgendwas, was nicht so süß ist, und dann sind ja einige schon bei Cliff Bar gelandet, und die haben jetzt eine neue Sorte, die gibt es irgendwie, ja, ich habe es jetzt erst bei einem Händler hier in Deutschland gefunden, und zwar ist das, wie nennt sich's, Erdnussbutter oder Schokoladen-Erdnussbutter oder Schokoladen-Haselnussbutter, also auch so in die Richtung für die LLE-Jungs. Kann man als Wettkampfverpflegung mal ausprobieren. Ich bin da schwer begeistert von. Ja. Okay, hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Niklas, Daniel, mach doch mal eine Episode drüber, wie es war. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da nicht widerstehen können. Ja, es ist auf jeden Fall, wenn man was sucht für die Wettkampfverpflegung und da der Erdnussbutter eine Chance geben möchte, ist das mit Sicherheit ein Versuch wert. Das stimmt, ja. Gut. Hört sich interessant an. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal von Ingo und der Lisa für ihre Teilnahme hier an dieser Episode. Und ich war doch eigentlich sehr cool und interessant. Genau. Ja, somit schön weiter fleißig trainieren und bis zum nächsten Mal. Jo, schön weiterlaufen. Einen schönen guten Abend. Tschüssi.